Am Ende des Ordoviziums fanden sie den Weg in die Weltmeere und trieben dort die Ausweitung der Lebenswelt voran. Durch die schnellere, umfangreiche Verwitterung wurde mehr CO2 in gelöster Form festgehalten, sodass sein Anteil in der Atmosphäre weiter sank. Hinzu kam die immer effizientere Photosynthese durch das üppige Blattwerk. Die von Pflanzen ausgehenden weltweiten Umwälzungen sorgten wieder einmal für eine Phase der drastischen globalen Abkühlung, die sogar noch stärker war als beim vorherigen Mal. Die Gletscher schoben sich von den Polen bis in niedrigere Breiten vor. Am Ende des Devons starben sowohl in den Ozeanen als auch an Land zahlreiche Arten aus. Hinzu kam der verbreitete Niedergang eines großen Teils der ersten Wälder, die es gewagt hatten, auf der Erde ihre Hoheitsgebiete abzustecken. Aber nachdem die neuen, auf Bäumen basierenden Kombinationen so große biologische und geologische Erfolge erzielt hatten, war die Welt nun auch gezwungen, sich auf eine Art Unausweichlichkeit der Wälder einzustellen. In der Karbonzeit, vor etwa 359,3 bis 298,9 Millionen Jahren, als sich der Superkontinent Pangäa bildete, die Gletscher sich zurückzogen und die kontinentalen Landmassen des heutigen Europa und Amerika größtenteils in den warmen, feuchten Äquatorregionen lagen, waren auch die Wälder wieder da. In den tropischen Breiten mit ihren feuchten, sumpfähnlichen Lebensräumen verbreiteten sich verholzte Bäume mit dicker Rinde zusammen mit ihrem Kleid aus Ranken und Kletterpflanzen. Der Name dieser geologischen Periode leitet sich vom Kohlenstoff bzw. der Kohle, lateinisch Carbo, ab, der nach dem Tod dieser neuen, widerstandsfähigeren Bäume in den Boden gelangte. In den ausgedehnten Wäldern bildeten sich dicke Torfschichten, und da es keine Mikroorganismen und Pilze gab, die widerstandsfähige Holzfasern verdauen konnten, wurden sie tief in der Erde begraben. Hitze und starker Druck verwandelten sie in Jahrmillionen in die Kohlelagerstätten der Karbonzeit, an der Geologen auf der ganzen Welt heute diesen besonderen Zeitraum erkennen. Ironie des Schicksals? Die gleichen Kohlelager, die aus waldreichen Lebensräumen entstanden waren, nachdem diese die Erdoberfläche zu einem üppigeren, komfortableren Umfeld gemacht hatten, wurden während der industriellen Revolution des 18. und 19. Jahrhunderts als wichtigste Brennstofflieferanten wiederentdeckt. Durch die von Menschen verursachte CO2-Freisetzung wurde ein Prozess umgekehrt, der hunderte von Jahrmillionen zuvor begonnen hatte. Heute sind deshalb nicht nur die Nachfahren dieser Waldökosysteme aus der Karbonzeit bedroht, sondern auch weite Teile der Erdoberfläche mit Lebensräumen für Pflanzen und Tiere, einschließlich unserer selbst. In den ersten Wäldern der Karbonzeit lebten verschiedene vorzeitliche Bäume, die Lykophyten, die 40 bis 50 Meter hoch waren und einen Durchmesser von bis zu 2 Metern hatten. Lange Ranken wandten sich an diesen gewaltigen, baumförmigen Verwandten der heutigen Bärlappgewächse in die Höhe und Schachtelhalmgewächse trugen zur Dichte der ausgedehnten, feuchten, tropischen, sumpfigen Kohlewälder bei, die vor rund 300 Millionen Jahren den größten Teil der üppigen Waldlandschaften bildeten und heute als Fossilien aus jener Zeit zu sehen sind. Das restliche Drittel bestand aus sogenannten Prügymnospermen und sogar echten, samenproduzierenden Bäumen wie den heute ausgestorbenen riesigen Corda Italis, die vermutlich die Vorfahren der späteren Nadelbäume, Ginkgos und Palmfarne, Cycadales waren.